Die Legende der Wellen. Es war einmal damals in dieser Stadt Neustadt. Da gab es einen jungen Mann. Einen Jungen, der war so wie du. Wie war sein Name? Sein Name war Zanko. Und er ging den ganzen Tag an diesem Strand herum und spielte seine Gitarre. Zanko war sehr arm. Er hatte wenig Geld, nur das, was die Leute ihm gaben, wenn er auf seiner Gitarre zum Tanz für sie spielte. Zanko wuchs zu einem starken, gut aussehenden Jungen heran. Aber er würde es nie wagen, mit einem jungen Mädchen zu tanzen, denn er hatte kein Geld, um sie zu heiraten oder zum Abendessen auszuführen. Zanko lebte allein mit seiner Gitarre und begnügte sich mit einem halben Laib Brot, wenn er kein ganzes bekommen konnte. Manchmal war er allein am Strand mit seiner Gitarre und dem Meer. Zanko liebte das Meer. Es geschah, dass eines Abends zwei Fischer ihn baten, ihre Netze für sie vom Ufer aus zu bewachen, während sie versuchten, ihre Fische auf dem Markt in Neustadt zu verkaufen. Zanko saß am Strand auf einem Felsen und spielte auf seiner Gitarre und sang dazu. Ich singe für dich, o schönes Meer, während ich dich winken seh. Winke mir zu, du schönes Meer, gesegnet fühle ich mich, denn du bist hier bei mir. Plötzlich sah er einen Strudel im Meer. Und daraus erhob sich der Kopf eines großen Mannes mit blauen Haaren und einer goldenen Krone. Er wusste, dass der riesige Mann der König des Meeres war. Und die kleinen Wellen liefen in alle Richtungen, als er aus dem Wasser ausstieg. Zanko von Neustadt, du hast schon viele Tage am Strand gespielt und gesungen. Meine Töchter lieben deine Musik. Und mir hat es auch gefallen. Wirf ein Netz ins Wasser und zieh es heraus. Und das Wasser wird dich für deinen Gesang belohnen. Und wenn du mit dem Lohn zufrieden bist, kommst du zu uns und spielst unten im grünen Palast des Meeres. Dann verschwand der König des Meeres wieder in den Tiefen des Meeres. Die Wellen schlossen sich über ihn mit einem Getöse. Nun, es schadet nicht, es zu versuchen. Er warf ein Netz ins Meer und begann es dann aus dem silbernen Wasser zu ziehen. Leicht kamen die Leinen wieder hervor und das Netz tropfte und glitzerte im Mondlicht. Es war aber nichts im Netz drin. Aber dann, ganz am Ende des Netzes, sah er etwas darin, quadratisch und dunkel. Er zog es heraus und bemerkte, dass es eine Truhe war. Er öffnete die Truhe, sie war voller Edelsteine, grün, rot, goldglänzend im Mondlicht. Er nahm die Truhe und brachte sie an einen sicheren Ort. Danach saß er da und passte auf die anderen Netze auf, spielte und sang die ganze Nacht. Am Morgen kamen die Fischer und gaben ihm einen vollen Laib Brot dafür. Das ist meine letzte Mahlzeit als armer Mann. Zanko ging in die Stadt, wo er ein paar der Steine verkaufte. Und mit dem, was er dafür bekam, richtete er sich einen Stand auf dem Markt ein. Kleine Dinge führten zu großen und bald war er einer der reichsten Händler der Neustadt. Und jetzt würde jedes Mädchen in der Stadt Zanko bezaubernd ansehen. Aber trotz seines Glücks änderte sich Zanko nicht. Seine Liebe zum Meer blieb ungebrochen. Jeden Tag nahm er seine Gitarre und spielte und sang am Strand. Es gab kein Mädchen in Neustadt, das so schön war wie das Meer. Er nahm eine schöne Halskette aus seiner Tasche und warf sie ins Meer. Es war ein kleines Geschenk für das Meer, das er so sehr liebte. Eines Tages, als er mit dem Schiff auf dem Meer segelte, kam plötzlich ein Sturm auf. Das ist es! Das Ende von uns! Die Crew hielt sich an allem fest, was da war, und zitterte vor Angst. Zanko jedoch war ganz ruhig. Ich erinnere mich jetzt an ein altes Versprechen, das ich gegeben habe, und es ist jetzt an der Zeit, es zu erfüllen. Mit der Gitarre in der Hand sprang er vom Schiff ins blaue Meer. Die Wellen schlossen sich über seinem Kopf und plötzlich war der Sturm seltsamerweise vorbei. Das Schiff segelte ruhig weiter und kam am Ende sicher in den Hafen. Und was ist mit Zanko passiert? Zanko. Zanko tauchte hinunter und immer tiefer ins Wasser hinein. Endlich kam er zum Meeresgrund. Und dort, auf dem Meeresgrund, befand sich ein Palast aus rosa Holz. Zanko trat durch die Tore in den Palast ein. Im Innern befand sich eine große Halle und der König des Meeres saß in der Halle mit seiner goldenen Krone auf dem Kopf und seinen blauen Haaren, die um ihn herum im Wasser schwebten. Zanko, du hast genommen, was das Meer dir gegeben hat, aber du bist schon lange nicht mehr gekommen, um in den Palästen des Meeres zu singen. Großer König, vergib mir. Sing jetzt! Und Zanko spielte auf seiner Gitarre und sang. Ich singe für dich, o mächtiger König, der König des Meeres. Die Wellen und das Wasser gehören dir und das Salz und die Fische. Ich singe für euch und euer schönes Meer. Ich schaue auf die Wellen, es winkt mir zu, du schönes Meer, und ich bin dankbar dafür. Ich werde tanzen. Er stand auf wie ein großer Baum in der Halle und begann zu tanzen. Der Meeresboden zitterte beim Tanzen dieses gewaltigen Königs. Er tanzte, bis er müde wurde und setzte sich dann hin. Du hast gut gespielt und mir Freude bereitet. Ich habe 3 Töchter und du sollst eine wählen und sie heiraten und ein Prinz des Meeres werden. Bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass es eine Frau gibt, die ich mehr lieben kann als das Meer. Der König klatschte in die Hände und dann kamen die 3 Töchter des Königs der Meere herein. Sie waren eine schöner als die andere, schön und anmutig. Aber Zanko war von der Jüngsten fasziniert. Sie ist so hübsch wie das Meer. Sie sah ihn mit Augen an, die wie Sterne leuchteten, die sich im Meer spiegelten. Ihr Haar war dunkel wie das Meer bei Nacht. Der König des Meeres legte Zankos Hand in die Hand seiner jüngsten Tochter und sie küssten sich innig. Und als sie sich küssten, sah Zanko die Halskette um ihren Hals und wusste, dass er sie als Geschenk für das Meer ins Wasser geworfen hatte. Zanko lachte vor Freude und umarmte die jüngste Tochter des Königs des Meeres und sie umarmte ihn ebenfalls. Schon bald heirateten sie und der König des Meeres lachte beim Hochzeitsfest so sehr, dass der Palast erbebte und die Fische in alle Richtungen wegschwammen. Nach dem Fest gingen Zanko und seine Braut gemeinsam in ihren eigenen Palast. Bevor sie einschliefen, sagte sie: Oh, Zanko, du wirst mich nicht vergessen? Wirst du mir manchmal etwas vorspielen und singen? Ich werde dich nie aus den Augen verlieren, meine Hübsche. Und was die Musik betrifft, so werde ich den ganzen Tag für dich singen und spielen. Ja, so soll es sein. Als sie das sagte, schlief sie ein. Zanko schlief auch ein. Mitten in der Nacht drehte sich Zanko zufällig im Bett um. Und als er glaubte, die Prinzessin mit seinem linken Fuß zu berühren, war er so kalt wie das Eis im Januar. Von dieser Kälte erwachte er, aber er lag wieder unter dem Himmel von Neustadt am Strand. Oh Großvater, was ist danach mit ihm passiert? Es gibt viele Geschichten. Einige sagen, er ging in die Stadt und wurde Kaufmann. Aber ich glaube, dass er seine Gitarre nahm und hinaus in die Mitte des Meeres schwamm, wieder im Wasser versank und nach seiner kleinen Prinzessin suchte. Man sagt, dass er sie gefunden hat und immer noch in den rosa Palästen auf dem Meeresgrund lebt. Immer wenn es große Wellen gibt, kann es sein, dass Zanko auf der Gitarre spielt und singt und dass der König des Meeres seinen gewaltigen Tanz dort unten auf dem Boden tanzt und die Wellen erzeugt. Was glaubst du, was dann passierte? Ich glaube auch, dass er zu seiner Prinzessin zurückgekehrt ist. Oh ja, und warum ist das so? Weil das ein glückliches Ende ist. Und wie du sagst, braucht jede Geschichte ein glückliches Ende. Und denk dran, wenn es nicht glücklich ist, ist es nicht das Ende.